Die kommende Dokumentation führt nach Prag und zurück in das Jahr 1989. Ab dem Sommer wird die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland für tausende DDR-Bürger zum Zufluchtsort. Alle hoffen auf eine Ausreise. Doch erst die Nachricht vom 30. September 1989 bringt ihnen Gewissheit. Die Botschaftsflüchtlinge dürfen ausreisen. Wenige Wochen später fällt in Berlin die Mauer. Unser Feature »Letzter Ausweg Prag – Die Botschaftsflüchtlinge vom Palais Lobkowitz« erinnert an diese entscheidenden Tage der deutschen Geschichte. Und es ist zugleich dem Autor und Redakteur Tobias Barth gewidmet, einem engagierten Journalisten, der sich in unserer Redaktion der Aufarbeitung deutsch-deutscher Geschichte mit großer Sorgfalt und Beharrlichkeit verschrieben hatte. Zusammen mit diesem Stück wurde er für seine Radioarbeiten mit dem Kurt-Magnus-Preis geehrt. Diese Dokumentation war eine seiner ersten langen Radio-Features. Vor wenigen Tagen erfuhren wir vom Tod unseres Kollegen. Tobias Barth starb im Alter von 55 Jahren an einem Herzinfarkt. Herzlich im Namen der Bundesregierung. Die werden mir erlauben, dass ich den unter Ihnen befindlichen Hallensern einen besonderen Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise . 30. September 1989, gegen 7 Uhr abends. Hans-Dietrich Genscher steht auf dem Balkon des Palais Lobkowitz, dem Sitz der bundesdeutschen Botschaft in Prag. Kamerascheinwerfer beleuchten ihn und seine Begleiter nur spärlich. Dicht an dicht stehen über 5000 DDR-Bürger auf dem Gelände und verfolgen Genschers Ansprache. Viele von ihnen hielten sich wochenlang in der Botschaft auf, um so ihre Ausreiseforderung aus der DDR Nachdruck zu verleihen. Andere waren erst seit wenigen Stunden dort. Endlich hatte das Warten ein Ende. Jubel, Umarmungen, Freudentränen. Letzter Ausweg Prag. Die Botschaftsflüchtlinge im Palais Lobkowitz. Feature von Tobias Barth. Mir ging es eben gar nicht gut, weil ich wieder erhebliche Herzrhythmusstörungen hatte. Deshalb musste ich mich auch an der Steinmauer des Balkons festhalten. Und ich spürte natürlich auch bei der inneren Anspannung und Erregung, dass ich schon an meine Grenzen gestoßen war. Und als ich da oben auf dem Balkon stand, war ich wirklich froh, dass es eine Balkonmauer aus Stein war, an der ich mich festhalten konnte, denn Sie wissen ja, die innere Erregung und das, was vorangegangen war, zusammen bedeutete da eine Menge. Und ich habe mich auf dem Weg dorthin immer wieder gefragt, wie wirst du jetzt die Menschen anreden? Wie wirst du ihnen vor allen Dingen klar machen, dass die Fahrt der Züge durch die DDR geht? Da gab es einen hellen Aufschrei, ein tausendkehliges Nein. Und auf diesen Moment hatten wir uns vorbereiten und einstellen müssen. 22.30 Uhr verließ der erste Reichsbahnzug mit 1000 Flüchtlingen den Vorstadtbahnhof Praha-Lieben. Weitere 4 folgten noch in dieser Nacht. Die Waggons ratterten durch die Nacht entlang der Elbe, die dort noch Loa B heißt, und näherten sich dem Territorium der DDR. Einen der Züge begleitete Frank Elbe, damals vortragender Legationsrat und langjähriger Büroleiter des Bundesaußenministers. Der Zug, auf dem ich war, setzte sich gegen 2 Uhr in Bewegung. Es war sehr still im Zug, weil natürlich die Leute gespannt waren, was an der Grenze zwischen der Tschechoslowakei und der DDR passieren würde. Und Je näher wir der Grenze dann kamen, umso gespannter wurde die Stille. Wer waren diese Flüchtlinge in Prag? Und wie verliefen die Verhandlungen in Bonn, Berlin und New York? Wieso kam es zu dieser Lösung, die 40 Tage später zum Fall der Berliner Mauer führte? Als ich die Botschaft in Prag übertragen bekam von Herrn Außenminister Genscher, da war mein erster Weg in das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen zu Staatssekretär Briesnitz, der mir als erstes erzählte, dass es immer wieder ab und an Flüchtlinge in der deutschen Botschaft in Prag geben würde, sporadisch. Hermann Huber, der damalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, hatte sein Amt im November 1988 angetreten. Dezember 84 an Weihnachten gab es einmal eine große Flüchtlingswelle mit 340 Flüchtlingen, wobei die höchste Zahl der gleichzeitig Anwesenden etwa 160 betrug. Mein Name ist Susanne Kuhn. Wir sind am 30.06.1989 in die Deutsche Botschaft nach Prag. Und es war ein Samstag, also kein Publikumsverkehr. Etliche Stunden sind wir in Prag rumgelaufen und haben dann glücklicherweise, als wir die Straße hoch sind, ein Auto gesehen mit Botschaftskennzeichen und sind dann, hat mein Mann nur gesagt, wir sollen schneller machen. Naja, und sind wir etwas schneller gegangen und da stieg eine junge Frau aus. Und als die Dame an der Tür war, ausgestiegen war, aus dem Auto an der Tür war, waren wir auch dort und die klingelte. Und wie es der Teufel will, irgendein Angestellter, ein Sicherheitsmann von der Botschaft hatte es eben nicht sehr eilig und es dauerte Ewigkeiten, bis der an die Tür kam, um zu öffnen. Auf der anderen Straßenseite war so ein kleines, da war die Miliz drin. Und die haben da immer geguckt und da ist er rübergekommen und die Tür ging nicht gleich auf. Ich hörte nur, wie so seine Schritte mit den Militärstiefeln so durch den Splitt so knirschten. Das ist ein eigentümliches Geräusch, vergisst man nie im Leben. Und als er uns erreicht hatte, machte Gott sei Dank dann der Mann von der Botschaft auf die Tür. Aber mich hat er praktisch schon am Arm gehabt und festgehalten und verlangte immer Passport. Und meine Frau ist mit den zwei Großen in die Botschaft reingegangen schon. Und ich war noch draußen und ich habe dann immer gesagt, ist drinne mein Pass? Und er sagte, nein, passt. Dann habe ich dann gesagt, er ist in meiner Tasche, habe mich gebückt, nach der Tasche gegriffen. Dann habe ich gesagt, er ist drinne. Und er hielt mich stur halt fest und dann habe ich ihn etwas unsanftes Herrn entledigt und bin in die Botschaft rein. Am 30. Juni 1989 warteten 125.000 Personen auf die, wie es offiziell hieß, Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Die geheimen Dienstanweisungen des Ministeriums für Staatssicherheit legten Strafmaßnahmen fest. Demnach mussten Antragsteller mit willkürlichen Vorladungen, Stasi-Verhören und Berufsverboten rechnen. Auf die einen wirkten diese Demütigungen abschreckend, andere fühlten sich bestärkt und suchten nach anderen Wegen, um die DDR zu verlassen. Ihre Flucht sollte über die diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik in den Staaten Osteuropas führen. Den rechtlichen Rahmen dafür gab die aus dem Grundgesetz abgeleitete Obhutspflicht der Bundesrepublik für alle Deutschen. Wir haben die Bürger der DDR, die Flüchtlinge aus der DDR, immer als deutsche Staatsangehörige betrachtet. Es hat ja, wenn Sie sich recht entsinnen, keine Regierung in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, die nicht an diesem Staatsangehörigkeitsbegriff festgehalten hätte. Das hat sich natürlich dann später ausgezahlt. Denn wir konnten uns gegenüber der tschechoslowakischen Führung immer darauf berufen, dass es sich hier um deutsche Staatsangehörige handle, für die wir das Gastrecht übernehmen und denen wir das Gastrecht gewährten. Aus Sorge um das internationale Renommee der DDR sah sich die SED-Führung gezwungen, die sogenannten Botschaftsfälle verhältnismäßig freundlich zu behandeln. Hans Schindler, 1989 stellvertretender Leiter der Abteilung BRD im Außenministerium der DDR. Ja, den Bürgern wurde Straffreiheit zugesichert, weil sie ja nach den Gesetzen der DDR schon einen Straftatbestand erfüllt hatten. Aber da musste man ihnen zusichern, dass sie straffrei ausgehen, weil ja Bürger nur mit Zustimmung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in die Botschaft eines anderen Staates gehen durften, es sei denn, es handelte sich um reine Visafragen oder Ähnliches. Ja. Und gegen dieses Gesetz hatten die Bürger natürlich verstoßen. Als Familie Kuhn Ende Juni 1989 in das Palais Lobkowitz kommt, weilte schon ein Dutzend Gleichgesinnter dort und wartete auf das Verhandlungsangebot der DDR. Honeckers Unterhändler in humanitären Fragen war Professor Wolfgang Vogel. Der Rechtsanwalt sicherte Straffreiheit zu und eine, so wörtlich, wohlwollende Prüfung des Übersiedlungsersuchens. Bedingung dafür war die sofortige Rückkehr in die Heimatorte. Für jeden Flüchtling, der seine Ausreise über die Botschaft erzwang, zahlte die Bundesrepublik 10.000 D-Mark auf ein geheimes Devisenkonto der DDR. Von 1984 bis zum Sommer 1989 erwirkten so über 2.000 Menschen eine Beschleunigung ihrer Ausreise. 5 Jahre lang gehörte dieser Umgang mit Botschaftsflüchtlingen zum politischen Tagesgeschäft in den deutsch-deutschen Beziehungen. Doch im Juli 1989 geriet das Verfahren ins Stocken. Nach Gesprächen mit Vogel ging nur ein Teil der Flüchtlinge in die DDR zurück. In der Botschaft blieben ein NVA-Offizier, der Stiefsohn eines Stasi-Mitarbeiters, und Hubert und Susanne Kuhn mit ihren 3 Kindern. Ich habe einfach nicht vertraut, dass das geprüft wird. Und nach dem, was mir bevorstand, wäre es ein leichtes gewesen, wenn wir zurück gewesen wären, zu sagen, ja, wir prüfen den Antrag selbstverständlich, aber ihre Einberufung ist ja da und zack, wäre ich weg gewesen. Erstmal unter Militärgerichtsbarkeit und dann wäre das Kritischste natürlich noch gewesen, meine Frau und meine Kinder hätten sie dann womöglich noch ausreisen lassen müssen in der Zeit. Dann kann man jemanden psychisch auch langsam irgendwo in den Grenzbereich treiben. Das waren Leute, die wollten unter keinen Umständen wieder zurück in die DDR, auch nicht gegen noch so schöne Zusagen. Das waren Leute, die mir erklärten, sie müssten mir leider, wie sie so schön sagten, auf die Nerven gehen. Aber man bringe sie hier nicht mehr raus, es sei denn direkt nach Westdeutschland. Für die offiziellen DDR-Medien war das Thema Ausreise tabu, weil es nicht in das Bild passte, das die SED-Führung von ihrem Staat in der Welt zu zeichnen bemüht war. Am 3. August 1989 meldete die Tagesschau 130 Besetzer in Budapest, 80 in Ost-Berlin und 20 in Prag. Die SED-Spitze geriet immer mehr unter Druck und musste handeln. Zunächst schränkte sie das Mandat von Rechtsanwalt Vogel ein. Fortan konnte er nur noch Straffreiheit, nicht mehr eine wohlwollende Prüfung der Ausreiseersuchen zusichern. Nach der Mandatseinschränkung am 8. August berichtete erstmalig die Aktuelle Kamera über die Besetzungen. Am Stil der Meldungen wurde deutlich, wie sehr sich die Situation zugespitzt hatte. Seit einigen Tagen führen bundesdeutsche Medien eine lautstarke Kampagne, um einige DDR-Bürger, denen in der BRD-Botschaft in Budapest widerrechtlich Aufenthalt gewährt wird und die auf illegalen Wegen in die BRD gelangen wollen. Wie heute der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums der DDR, Dr. Dennis Ruh, in Berlin erklärte, stellt ein solches Verhalten von ausländischen Vertretungen der BRD eine grobe Einmischung in souveräne Angelegenheiten der DDR dar. Die Wahrnehmung sogenannter Obhutspflichten gegenüber Bürgern anderer Staaten durch die BRD ist eine typische großdeutsche Anmaßung, die aufs Schärfste zurückgewiesen werden muss, betonte der Sprecher. An diesem 8. August wurde die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin geschlossen. Die Bundesregierung stellte ihre Zahlungen zum Freikauf der Botschaftsflüchtlinge ein. Kanzleramtsminister Rudolf Seiters appellierte an die DDR-Bürger, nicht mehr in den Botschaften Zuflucht zu suchen. Am 14. August schloss das Auswärtige Amt die Botschaft in Budapest. Am selben Tag schrieb Bundeskanzler Helmut Kohl einen Brief an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, der zu diesem Zeitpunkt wegen einer Gallenoperation im Krankenhaus lag. Im Außenministerium der DDR bearbeitete Hans Schindler das Schreiben des Kanzlers. Da hat er einerseits zum Ausdruck gebracht, dass es nicht das Ziel der Bundesrepublik ist, dass möglichst viele Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedeln. Aber andererseits hat er eben gefordert, dass von Seiten der DDR diesen Menschen die Ausreise nach der Besetzung der Botschaften gewährt wird. In diesem Brief vom 14. August schlug Kohl geheime Gespräche vor. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Honecker stimmte zu. Zwei Tage später wurde verhandelt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die beiden deutschen Staaten haben heute auf hoher Ebene direkte Gespräche in der festgefahrenen Problematik ausreisewilliger DDR-Bürger in und vor den Bonner Missionen in Ost-Berlin, Budapest, Prag und Warschau aufgenommen. Eine Lösung des Konflikts scheint jedoch nach wie vor nicht in Sicht. Kanzleramtsminister Seiters war in Ost-Berlin mit dem stellvertretenden DDR-Außenminister Kolikowski zusammengetroffen. Rudolf Seiters, damals Bundesminister für besondere Angelegenheiten und Chef des Kanzleramtes, erinnert sich an die Verhandlungen. Kolikowski war ein typischer Vertreter der alten Garde, der zuvor völlig beinhart aufgetreten ist nach dem Motto, diese Regierung hat das Vertrauen des Volkes und das andere sind im Grunde die Verräter. Der überhaupt nicht einsichtig war gegenüber den Reformprozessen, die sich ja im Umfeld der DDR überall in Osteuropa und Mittelosteuropa abzeichneten, in Polen, in Ungarn, in der Sowjetunion mit Glasnost und Perestroika. Die große Welle setzte erst im August 89 an, und zwar kann ich das ziemlich genau datieren. Am 17. August waren plötzlich etwa 70 Flüchtlinge in der Botschaft. Die Zahl steigerte sich bis zum 19. August auf 90, und am 21. August hatten wir bereits 123. Die meisten kamen direkt aus der DDR, weil sie fürchteten, wie sie mir später sagten, dass dieses die letzte Möglichkeit sei, überhaupt noch auszureisen, bevor man nach den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag die Grenzen vollkommen dicht machen würde. Am 22. August musste Hermann Huber die Botschaft wegen Überfüllung für den Publikumsverkehr schließen. Jetzt waren drei Missionen der Bundesrepublik in den sozialistischen Ländern geschlossen. Der Damm brach in Budapest. Mit Reisedokumenten des Internationalen Roten Kreuzes wurden alle 108 Budapester Besetzer am 24. August direkt aus Ungarn nach Österreich ausgeflogen. In Prag verfolgte Hubert Kuhn die Ereignisse. In dieser Zeit kam es zu den größten Massenfluchten seit dem Mauerbau. Hunderte DDR-Bürger flohen über die grüne Grenze von Ungarn aus nach Österreich. Ungarns Regierung ließ die Flüchtlinge gewähren, entgegen den geheimen Verträgen mit der DDR über die Auslieferung von gefassten Republikflüchtigen. Die Berichte darüber zogen immer neue DDR-Bürger nach Ungarn. Für die Reise dahin brauchten sie visaähnliche Dokumente, deren Ausstellung mehrere Wochen dauerte und zunehmend von den Behörden verweigert wurde. Vor allem junge Ostdeutsche versuchten deshalb, von der visafrei erreichbaren Tschechoslowakei aus illegal nach Ungarn zu fliehen. Also ich habe hier noch ein paar Unterlagen, auch einen Brief, den ich geschrieben habe am 23. August 89, als ich beschlossen habe, die DDR zu verlassen mit meiner Freundin. Ja, habe ich also hier geschrieben, ein paar Zeilen, weil ich nicht wusste, ob mich überhaupt noch mal jemand dann sieht. Ich habe auch niemandem was gesagt von meiner Flucht in die Botschaft. Und zwar habe ich geschrieben, liebe Mutti, warum dieser Brief? Ich sitze hier total die Hose voll, wenn ich daran denke, was mich erwartet. Ich gehe. Deshalb habe ich dir die Autobestellung in den Brief gelegt. Sage niemandem etwas, denn ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder was ich für möglich halte, geschnappt werde. Ich habe Angst, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe hier kaputt. Andreas Erbe war damals 21 Jahre alt. Und dann die nächsten Zeilen kommen von drüben oder dann vom Knast. Tschüssi, dein Andreas. Mit seiner Freundin versuchte er am 25. August in der Nähe von Bratislava über die grüne Grenze nach Ungarn zu kommen. An der Grenze sind wir dann erstmal abgelaufen und wollten erstmal sehen, wie die Zäune, wie das Stacheldraht gewickelt ist und ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, über die Grenze abzuhauen. Und da kam sofort ein Jeep angefahren mit Grenzbeamten, die uns dann sofort auf den Jeep eingeladen haben und uns dann eben zu ihrer Station gefahren haben. Und dann haben sie uns sofort getrennt. Auf Drängen der DDR hatte die CSSR die Grenzkontrollen verschärft. Auch in Prag sollte die bundesdeutsche Botschaft stärker abgeschirmt werden. Es hat ja immer wieder Versuche der tschechoslowakischen Führung gegeben, uns zu überreden, dass wir zustimmen würden, wenn der Zaun hinten an der Botschaft verstärkt bzw. erhöht wurde. Oder dass die tschechoslowakische Miliz mit Hundestreifen verhindern würde, dass da Leute in die Botschaft kämen. Sie können sich vorstellen, mit welcher Vehemenz ich solche Ansinnen abgelehnt habe. Denn das, haben wir erklärt, sei absolut völkerrechtswidrig und sei eine Zugangsbehinderung, die wir nicht dulden würden. Wir haben halt gesagt, wir wollten Landschaften gesucht, interessante Landschaften, die wir malen wollten, und solche Sachen haben wir dann halt erzählt. Und ich weiß, der Oberst hat natürlich uns überhaupt nicht geglaubt und hat gesagt dann sinngemäß, der Honecker soll seine Probleme im Land lösen. Wir wollen doch die Leute hier nicht abschießen wie Hasen, hat er im gebrochenen Deutsch gesagt. Und das ging mir ziemlich runter wie so ein Schauer. Denn ich habe gemerkt, dass irgendwo selbst diese Leute, die im ersten Moment für mich doch sehr kühl und sehr barsch wirkten, mit ihren Uniformen und allem, dass sie doch irgendwo auch in der Zwiespalt waren. Und dann hat er uns zu unerwünschten Personen erklärt und hat gesagt, ich möchte sie sofort die Tschechoslowakei verlassen. Andreas Erbe und seine damalige Freundin lösten eine Fahrkarte von Bratislava nach Dresden. Doch sie verließen vorzeitig den Zug. Letzter Ausweg, Prag. Aus Angst vor der tschechoslowakischen Miliz versuchten sie, über die angrenzende amerikanische Botschaft auf das Gelände der bundesdeutschen Vertretung zu gelangen. Und dann haben wir dort also völlig die Orientierung verloren, dann hat es noch geregnet und dann haben wir aus Angst, weil wir wussten, dass die Amerikaner also uns dann aus der Botschaft auf alle Fälle wieder entfernen. Und da wussten wir nicht, was dann passiert, wer dann auflauert vor der amerikanischen Botschaft. Haben wir uns dann erstmal unter so einer Überdachung haben wir uns dann gestellt, in so einen Schuppen, die sich dort auf dem Gelände befand, und haben dann erstmal abgewartet und haben regelrecht auch Angst gehabt dort, was passiert ist, wenn uns da jemand entdeckt. Ja. Wir haben auf einmal Stimmen gehört, es waren ja schon damals 200 Menschen in dem Botschaftsgelände. Wir haben dort Kinderstimmen gehört und auch Frauenstimmen, und dann war das klar, das war doch sehr lebhaft dort auf dem Gelände dann. Und dann haben wir gemerkt, dass das die bundesdeutsche Botschaft war, und sind dann über den Zaun geklettert und waren total erleichtert gewesen, denn dieser Tag war ja total strapaziös gewesen. Schon bald konnten die Botschaftsmitarbeiter die Versorgung der Zufluchtsuchenden nicht mehr alleine bewältigen. Das Deutsche Rote Kreuz übernahm Anfang September die Betreuung. Die ersten Zelte wurden aufgestellt. Zu dieser Zeit hielten sich über 300 Menschen auf dem Botschaftsgelände auf. Jeden Tag, jede Stunde sind Taschen über die Zäune geflogen und Leute sind über die Zäune geklettert. Gar nicht so vorsichtig, wie wir eigentlich waren. Ja. Manche haben sich regelrecht mit dem Taxi vor die Botschaft fahren lassen, ja, und sind dann über den Zaun geklettert. Und es sind immer mehr Menschen geworden. Und selbst also der Alltag, den man so kennt, mal der Toilettenbesuch, mal duschen, das alles war dann schon gar nicht mehr möglich. Man musste da also dann schon anstehen, um überhaupt mal auf die Toilette gehen zu können oder duschen zu können. Das war also dann schon auch dann ziemlich strapaziös. Man muss sich vorstellen, 24 Stunden am Tag, man hat nichts zu tun, man weiß nicht, was wird aus einem, was passiert in der Heimat, passiert eigentlich in der Zukunft mit einem, und Das war schon ziemlich erdrückend, die ganze Situation. In einem der Zelte wohnten einige junge Männer, die sich mit ihrer Flucht dem drohenden Wehrdienst in der Volksarmee entziehen wollten. Unter ihnen war auch ein desertierter Offizier, auf den sich das Misstrauen der anderen Botschaftsflüchtlinge konzentrierte. Er wurde verdächtigt, ein Spitzel der Staatssicherheit zu sein. Als Reaktion auf die Beschimpfungen richteten die Bewohner des Zeltes ein Wachsystem ein und scherten sich, zum Zeichen ihrer Verschworenheit, die Köpfe kahl. Zweimal musste Botschafter Huber eine drohende Eskalation verhindern. Es gab ein Zelt in der Tat, das Zelt unserer Glatzköpfigen. Und es gab da auch einige Botschaftsangehörige, die mir gesagt haben, dass ich vorsichtig sein sollte, damit man mich da nicht mal als Geisel nehme. Ich habe das für dummes Zeug gehalten. Man sagte mir dann irgendwann, es fehlten auch 23 Brotmesser. Gut, das war für mich etwas peinlich, denn ich brauchte diese Brotmesser. Ich hatte schlicht keinen Ersatz und ich bin dann auch hingegangen und dieses Zelt und habe denen gesagt, Kameraden, also jetzt hört mal zu, ihr habt zwar alle einen wunderschönen Scheitel, aber den könnt ihr euch vielleicht künftig mit was anderem als mit meinen Brotmessern schneiden. Rückt mal bitte raus mit den Dingern, denn ich brauche die. Wie soll ich euch sonst noch verpflegen? Und dann kamen sie und sagten erst, sie hätten das nicht. Und dann kamen einige und sagten, ja, der soll mal ruhig sein, der hat nämlich eins geklaut. Und zum Schluss landeten alle Brotmesser wieder da, wo sie hingehörten. Und ich hatte nie Angst vor diesen Leuten. Am 12. September 1989 reiste Rechtsanwalt Professor Wolfgang Vogel zusammen mit dem Vorsitzenden des Kollegiums der Rechtsanwälte der DDR, Gregor Gysi, nach Prag. Es sind also von seitens des Rechtsanwalts Vogel 3 Zugeständnisse gemacht worden, mit der Voraussetzung natürlich, dass man in die DDR zurückkehrt. Und zwar erstens, dass man seine Arbeit behält, zweitens, dass man straffrei bleibt und drittens, dass man also die ständige Ausreise aus der DDR bekommt. Von Seiten der Bundesrepublik oder Bundesregierung hat man uns auch immer wieder vertraulich zugesichert, sie kommen auf alle Fälle raus, wir haben ihre Namen, sie sind also jetzt bei uns registriert und sie haben ja um politisches Asyl gebeten und deswegen bekommen sie auf alle Fälle die ständige Ausreise. Wenn sie müssen aber zurückkehren, auch von Seiten der bundesdeutschen Regierung bzw. vom Innenministerium, die damals ja dort waren, hat man uns immer wieder gedrängt, gehen Sie zurück in die DDR. Und dann immer wieder auch so einprägsame Sätze, es hat noch niemand geschafft, von der Botschaft in Prag oder einer anderen Botschaft direkt die Ausreise zu bekommen. Und das hat natürlich auch dann die Moral, dass man durchhält, wir haben uns ja geschworen, wir nur direkt drüber, ja, hat das natürlich dann schon ganz schön angeknackst. Nach den Gesprächen am 12. September verließen 260 Besetzer das Palais Lobkowitz, unter ihnen Andreas Erbe und seine Freundin. Busse brachten sie in die DDR zurück, von wo aus alle nach einigen Wochen in die Bundesrepublik ausreisen durften. 170 Flüchtlinge ließen sich nicht auf Vogels Angebot ein. Sie blieben in der Botschaft. Der Auftrag der Rechtsanwälte Vogel und Gysi, alle Flüchtlinge zur Rückkehr zu bewegen, war somit gescheitert. Auf dem Gelände der Botschaft begannen die Besetzer, sich für den Winter einzurichten. In Ost-Berlin bereitete unterdessen die Regierung den Festakt zum 40. Jahrestag der Staatsgründung vor. Blitzfernschreiben des Botschafters der DDR in Prag, Herbert Siebert, an den Außenminister der DDR, Oskar Fischer, 21.09.89. Zuständige GSSR-Organe haben auf Grundlage der Absprachen mit DDR-Partnern eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet. Im Grenzbereich GSSR-Ungarische Volksrepublik 4.500 Grenzübertritte verhindert. In der Botschaft der BRD zurzeit 520 DDR-Bürger. Verstärkung der Streifentätigkeit vor der Botschaft der BRD in Prag. Der Fluchtweg über die GSSR nach Ungarn war endgültig abgeschnitten. In nur wenigen Tagen wuchs die Anzahl der Flüchtlinge auf dem Botschaftsgelände in Prag auf über 1000. Im Garten des altehrwürdigen Palais reihte sich Mannschaftszelt an Mannschaftszelt. Menschen drängelten sich vor Duschen und standen stundenlang nach Essen an. Sogar im Torbogen der Botschaft waren Betten aufgestellt. Dreistöckig, vierstöckig. Bei Regen spülte das Wasser Fäkalien aus den überlasteten Chemietoiletten. Obwohl die Prager Stadtwerke tankwagenweise Wasser lieferten und täglich Berge von Müll entsorgten, verschlechterten sich die hygienischen Bedingungen. Noch immer gab es keine Anzeichen dafür, dass die DDR-Führung nachgeben würde. Eine Lösung des Konfliktes bahnte sich auf internationalem Parkett an. Am 25. September begann in New York die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Außenminister Hans-Dietrich Genscher vertrat die Bundesrepublik Deutschland. Mit ihm reiste sein langjähriger Büroleiter, der vortragende Legationsrat Frank Elbe. Wir hatten natürlich in New York das Thema der Botschaftsflüchtlinge auf der Agenda und haben über diese Frage verhandelt mit Oskar Fischer, dem DDR-Außenminister. Und in diesem Gespräch mit Außenminister Fischer, von dem ich den Eindruck hatte, dass er auch um eine Lösung bemüht war, habe ich zwei Varianten vorgesehen. Einmal, dass die Züge direkt aus Prag in die Bundesrepublik fahren, also über die tschechisch-bayerische Grenze. In diesem Fall sei ich bereit zuzustimmen, dass die Konsularbeamten der DDR-Botschaft in unsere Botschaft kommen und dort die Pässe stempeln. Oder aber, dass man über DDR-Gebiet fährt, aber ohne Aufenthalt, sodass die Züge dann durch die DDR rollen. Uns erreichten inzwischen Nachrichten, dass die Botschaft überlaufe und dass auch die Gefahr einer Entwicklung von Seuchen bestehe. Und in dieser Situation hat Herr Genscher, dem ich diese Entwicklung vorgetragen hatte, spontan entschieden, wir nehmen die Sache mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse auf. Zu unserer sehr freudigen Überraschung bekamen wir den Termin schon 20 Minuten später. Das war insofern doch unter ganz einzigartigen Umständen, als unsere Fahrzeuge nicht vor dem Hotel standen, sodass schließlich Herr Elbe und ich in einen Polizeiwagen der Verkehrspolizei von New York stiegen und mit Blaulicht und Sirene vorfuhren vor der sowjetischen Botschaft. Das war wahrscheinlich auch noch nicht da gewesen. Und ich sagte, die Zahl steigt immer weiter an, die Lage wird unerträglicher. Und da sagte Schewardnadse, es sind Kinder dabei. Und ich sagte vielen, ich helfe Ihnen. Und das war am Donnerstag. Freitag, 29. September 1989, Berlin. In der Deutschen Staatsoper feiert das Politbüro den 40. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Am Rande des Festaktes trifft sich Erich Honecker mit den Mitgliedern des Politbüros. Zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr gibt das Führungsgremium der SED zu Protokoll. Erstens. Dem Vorschlag, die in den Botschaften der BRD in Prag und Warschau befindlichen DDR-Bürger mit Zügen der Deutschen Reichsbahn von Prag bzw. Warschau über das Territorium der DDR in die BRD zu transportieren, wird zugestimmt. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten wird beauftragt, zur entsprechenden Zeit eine Mitteilung zu veröffentlichen. Zweitens. Der BRD-Regierung wird anheimgestellt, sich dafür einzusetzen, dass die weitere Aufnahme von DDR-Bürgern in die BRD-Botschaften im Ausland nicht gestattet wird. Drittens. Über diesen humanitären Akt der Regierung der DDR ist ein Kommentar in der Presse, in Rundfunk und Fernsehen zu veröffentlichen. Inzwischen flog Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von New York zurück nach Bonn. Für ihn begann der 30. September 1989 mit einer unerwarteten Nachricht. Und zu meiner großen Überraschung teilte mir der ständige Vertreter der DDR am Morgen des Samstags nach meiner Rückkehr nach Deutschland mit, dass die DDR sich für die Variante Fahrt durch die DDR entschieden hatte. Für mich war deshalb erstaunlich, weil ja offenkundig war, dass das natürlich große Emotionen erregen würde. Denn das waren ja nicht in einem Wagen zwei Abteile mit Menschen, sondern das waren eine große Zahl von Zügen. Und ich hatte mich ja entschieden, nach Prag zu fliegen, weil ich die persönliche Bürgschaft dafür übernehmen wollte, dass das ein sicherer Fahrt sein würde. Wenige Stunden später reiste Hans-Dietrich Genscher in einer Bundeswehrmaschine von Bonn weiter nach Prag. Gegen 18 Uhr erreichte die Bonner Abordnung das Palais Lobkowitz. Zu ihr gehörten auch Genschers Büroleiter Frank Elbe und Kanzleramtsminister Rudolf Seiters. Die DDR-Vertretung hatte Herrn Genscher und Herrn Bundesminister Seiters ursprünglich versprochen, dass beide auf den Zügen mitfahren sollten. Nachdem die DDR-Regierung diesen Teil der Abrede nicht mehr einhalten wollte, mussten wir überlegen, wie wir den Menschen in der Botschaft klar machen konnten, dass es für sie kein Risiko sein würde, in den Zug zu steigen. Wir mussten ihnen klar machen, dass sie auf unser Wort, auf unser bloßes Wort vertrauen konnten. Deshalb war es wichtig, dass ich sagen könnte, ich verstehe Sie, ich bin ja denselben Weg wie Sie einmal gegangen, aber Sie können sicher sein, dass Ihnen auf dieser Fahrt nichts geschehen wird. Die Leute waren einfach still und warteten ab. Und dann fuhren wir über die Grenze und dann fuhr der Zug weiter. Und damit löste sich ein kolossaler Druck. Und in meinem Abteil stellte jemand ein kleines Radiogerät an und dann hörten wir zum ersten Mal eine Meldung, dass die Regierung der DDR sich entschlossen habe, die Botschaftsflüchtlinge auszuweisen. Und das gab den Menschen einerseits Mut, weil das die erste amtliche Bestätigung war, dass die Züge Richtung Bundesrepublik Deutschland fahren würden. Zum anderen hatte diese Wiederholung der Meldung alle halbe Stunde die Wirkung, dass jeder in der DDR nun darauf aufmerksam wurde. Etwa 100 DDR-Bürger waren in dieser Nacht zum Dresdner Hauptbahnhof gekommen. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, auf die Züge aus Prag aufzuspringen. Nur zwei schafften es. Von Dresden Hauptbahnhof ging es weiter durchs Erzgebirge nach Reichenbach im Vogtland. An der Strecke standen vereinzelt Menschen und winkten mit weißen Tüchern zum Zeichen der Solidarität. Aus einem Fenster hing ein Spruchband: Das Vogtland grüßt den Zug der Freiheit. Es kam jemand auf mich zu, ein junger Mann, der hing sich an meine Seite und schluchzte und sagte: Wissen Sie, ich habe bisher Zweifel gehabt, ob das, was ich tue, richtig war. Aber wenn die da draußen genauso denken, dann weiß ich, dass ich richtig gehandelt habe. Dann weiß ich auch, dass ich fahren muss, dann hat sich alles gelohnt. In Reichenbach hielt der Zug schließlich auf einem von Polizei und Staatssicherheit hermetisch abgeriegelten Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig selbst waren etwa 60 bis 80 Personen, etwas förmlich gekleidet, zum Teil mit Aktenkoffern ausgestattet, die dann den Zug betraten. Und dann jeweils in Dreiergruppen, in einem etwas unsinnigen Verfahren, die Flüchtlinge behandelten. Der erste fragte nach dem Personalausweis, der zweite guckte sich ihn an und der dritte tat ihn in den Koffer. Plötzlich dämmerte es den Flüchtlingen, dass ihnen keine Sichtvermerke, wie versprochen, gegeben wurden zur Ausreise, sondern dass ihnen die Identitätspapiere abgenommen wurden. Die Ausgebürgerten sollten wie illegale Republikflüchtlinge behandelt werden. Das bedeutete Beschlagnahmung des zurückgelassenen Eigentums und Einreiseverbot für das Gebiet der DDR. Deshalb wurden am letzten Haltepunkt die Personalausweise eingesammelt. Und dann begann etwas, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Da war ein junger Mann, ein Schlosser, der plötzlich sein Portemonnaie öffnete und Münzen und Banknoten auf den Bahnsteig warf. Und diesem Beispiel folgten fast alle. Sie leerten ihre Geldbörsen. Der Bahnsteig war plötzlich übersät mit Münzen, Banknoten, aber auch mit Mitgliedsausweisen, mit Schlüsseln und all das, was man nicht mehr brauchte. Und es herrschte eine fast gespenstische Ruhe. Dann setzte sich der Zug in Bewegung und ich erinnere mich noch daran, dass da ein paar Gleisarbeiter standen in ihren schwarzen Drillichanzügen und die nahmen die Helme ab und grüßten auf diese Art und Weise die Flüchtlinge. Und dann war da ein Bahnhofsvorsteher mit einer roten Reichsbahnkappe und der nahm die Mütze auch ab. Nach über 300 Kilometern Fahrt quer durch die DDR erreichten die Flüchtlinge die Bundesrepublik. 3 Jahre lang hatten die Kuhns auf diesen Augenblick gewartet. 3 Monate in der Prager Botschaft ausgeharrt. Die Stimmung im Zug insgesamt hat eigentlich alle Nuancen so wieder gespielt. Die einen waren nur müde. Die einen haben geschlafen, die nächsten haben geklappert vor Kälte. Andere waren euphorisch, endlich geschafft und endlich die Freiheit. Ich persönlich habe nur eine Erleichterung empfunden. Endlich vorbei und endlich neu beginnen und mal wieder ganz neu was anfangen. Darum ging es. Und von diesem Punkt an, jetzt ist es soweit, hat man sofort alles andere im Kopf. Wie geht's nun weiter? Was mache ich als nächstes? Wo fange ich an? Dies ist mein Ort. Es ist nur durch dich. Klagt ein Vogel, ach auch mein Gefieder. Nest im Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Durch die Welt, na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ortswechsel. Zurück nach Prag. Am Vorstadtbahnhof Lieben hatte Botschafter Huber bis in den frühen Morgen des 1. Oktober Flüchtlinge verabschiedet. Erst gegen 7 Uhr kehrte er in seine Residenz zurück. Im Garten, wo einst Rasen wuchs, dümpelte brauner Morast. Leere Kinderwagen, Berge von Müll, Dutzende Schlafdecken lagen im Matsch. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, das ich hatte, als ich am Morgen von meinem Schlafzimmer aus auf diesen Park schaute. Es fehlte mir eigentlich fast etwas, muss ich Ihnen sagen. Man hatte sich an die Leute gewöhnt und es war plötzlich so eine schreckliche Leere, fast auch eine innere Leere. Dann haben uns die verbliebenen Rotkreuzhelfer eingeladen zu einer Erbsensuppe, die wir da gegessen haben, unten im Hof. Das schmeckte sehr gut und wir waren alle natürlich sehr übernächtig und todmüde, sodass die Einladung der Rotkreuzhelfer zur Erbsensuppe wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Die DDR-Nachrichten brachten an diesem Sonntag einen Kommentar, der am Montag von den meisten Zeitungen im gleichen Wortlaut übernommen werden musste. Zügellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete Heim-ins-Reich-Psychose geführt, um Menschen in die Irre zu führen und auf einen Weg in ein ungewisses Schicksal zu treiben. Das vorgegaukelte Bild vom Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben. Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Tränen nachweinen. Man sollte ihnen keine Tränen nachweinen. Das hatte Erich Honecker persönlich in den Kommentartext eingefügt. Dieser Satz empörte viele, die in der DDR geblieben waren. Was war das für eine Volksvertretung, die nicht einmal die Tränen zulassen wollte darüber, dass ihr das Volk davonlief? Plötzlich hörte ich vorm Tor schon wieder Geräusche. Man pochte an das Tor und ich ging raus und sah, dass da schon wieder der ganze Vorplatz fast voller Leute war. Dann habe ich ihnen gesagt, jetzt passt auf, wenn ihr hier reinkommt, müsst ihr natürlich erst mal zusehen, dass ihr das Chaos etwas in Ordnung bringt. Denn ich habe keinen Menschen, der mir das jetzt macht. Und dann lasse ich euch rein, um euch zu verpflegen. Und so lief es dann natürlich weiter. Die kamen rein, jubelten, stürmten das Lager, das innerhalb von 2 Stunden war das tipptopp aufgeräumt. Ich weiß heute nicht, wie die das gemacht haben, dieses Chaos so schnell wieder zu verwandeln in ein geordnetes Zeltlager. Und es ging weiter. Am 2. Oktober, einem Montag, ziehen in Leipzig mehr als 20.000 Menschen durch die Innenstadt. Der Widerspruch wächst. Wir bleiben hier, ist zu hören, und wir sind das Volk. Hans Schindler erinnert sich an die Stimmung im DDR-Außenministerium. Da fühlten wir uns natürlich hintergangen von der Bundesrepublik. Denn es hatte ja die Zusicherung gegeben, dass es nicht zu einer Wiederholung kommen wird, dass die Bundesrepublik Sorge dafür tragen wird, dass die Botschaften nicht wieder von Leuten in dieser Zahl aufgesucht werden können. Man sprach davon, dass man sie schließen wird, zeitweilig erst. Aber es vergingen ja nur wenige Tage und es war die alte Situation wieder. Das heißt, die Bundesrepublik hatte sich hier eindeutig nicht an die getroffenen Vereinbarungen, die zwar nirgendwo auf dem Papier standen, aber das war ja die Voraussetzung für die Regelung gewesen. Sie hatte sich nicht daran gehalten. Der ständige Vertreter der DDR in Bonn, Horst Neubauer, protestierte darauf im Bundeskanzleramt. Kanzleramtsminister Seiters bestritt die Vorwürfe. Es waren auch lautstarke Diskussionen, die sich in meinem Amtszimmer abgespielt haben, weil Herr Neubauer behauptete, wir hätten eine Vereinbarung getroffen, dass die Zufluchtsuchenden, die Flüchtlinge in der Botschaft eine Ausreisegenehmigung bekommen, aber wir sicherstellen würden, dass sich ein Auflaufen der Botschaften dann nicht wiederholt. Davon konnte überhaupt gar keine Rede sein, das habe ich auch deutlich gemacht. Bei der zweiten Welle war es ja so, dass wir am zweiten Tag schon, ich glaube, 1600 Leute gemeldet haben und am dritten Tag waren es 3800 oder 4000. Wir kamen nicht mehr mit, die Leute zu zählen. Wir teilten nur noch Schlafsäcke aus und dann musste ich auf Weisung des Auswärtigen Amtes, ich glaube am späten Nachmittag des 3. Oktober, die Pforten endgültig dicht machen. Ich habe dann allerdings abends um 5 Uhr noch einmal aufgemacht. Und zwar habe ich gemerkt, dass die Temperaturen plötzlich gewaltig gesunken waren. Es war eigentlich ein klarer Tag gewesen, aber nachts wurde es dann wahnsinnig kalt und vor dem Botschaftstor lagerten, ich weiß nicht wie viele Menschen, aber ich glaube über 1000 Menschen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einem Abend, da saß ich lange nach Dienstschluss beim amtierenden Außenminister, Staatssekretär Golikowski, und da kam plötzlich ein Telefonanruf dort des Generalsekretärs Honecker, der anrief und sich bei Golikowski erkundigte, wie der Stand der Dinge sei. Und Golikowski sagte ihm dann, dass das in der kommenden Nacht geregelt wird, indem die Leute mit Zügen wie beim ersten Mal in die Bundesrepublik gefahren werden. Daraufhin wurde Honecker am Telefon, soweit ich das mitbekommen habe, sehr ungehalten und stellte Golikowski die Frage, wer denn hier der Generalsekretär sei im Lande. Und es war für Golikowski sehr unangenehm, denn der hatte nun wirklich nicht entschieden, dass die Züge fahren. Ja. Und er hat dann, Honecker, gesagt, dass er vom Minister für Staatssicherheit die Mitteilung bekommen hat, dass die Züge in der Nacht fahren. Mehr weiß er auch nicht. Und kurze Zeit später kam dann ein Anruf des Ministers für Staatssicherheit, wo der Kolikowski mitteilte, man solle dem Botschafter in Prag mitteilen, dass in dieser Nacht die Züge noch nicht fahren. Das war dann der Moment, wo die alle, die waren ja schon unterwegs, wo die alle angehalten wurden irgendwo als Leerzüge. Und erst im Laufe des nächsten Tages wurde dann irgendwo ganz weit oben die Sache gelöst, dass die Züge wieder weiterfahren konnten. Schlussendlich kam dann die Botschaft von Neubauer nach mehreren Gesprächen, dass man bereit sei, auch die neuen Flüchtlinge ausreisen zu lassen und auch die künftigen. Ich habe darüber den Bundeskanzler sofort informiert, der mich beauftragte, dann auch sogleich um die Einberufung der Bundespressekonferenz zu bitten. Und ich habe damals diese Botschaft der Presse übermittelt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass etwas Seltenes eintrat, dass die Journalisten damals Beifall klatschten. Noch einmal wollte sich die DDR-Führung nicht vorführen lassen. Sie befahl am 3. Oktober die sofortige Schließung der Grenze zur GSSR. Dieser Schritt löste in der DDR-Bevölkerung Empörung aus. Selbst bei denen, die bislang zum Regime gehalten hatten. Der Druck im Kessel stieg. Unter den in der DDR eingeschlossenen Ausreisewilligen entstand Panik. Tausende drängten auf die Bahnhöfe von Dresden und Karl-Marx-Stadt, um auf die Züge aufzuspringen. Entlang der Strecke, in Kurven und auf Brücken versammelten sich hunderte Menschen, standen und warteten. Unbekannte rollten Benzinfässer vor einen Tunnel auf die Gleise, um so den Halt der Züge zu erzwingen. Transportpolizei, Grenztruppen und Stasi räumten mit Gewalt die Strecken und sperrten sie weiträumig ab. Am Abend des 4. Oktober verließ der erste Zug der zweiten Ausreisewelle Prag. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt, Protokoll der Dienstversammlung vom 5.10.89, Bericht Oberst Schaufuß. Wer das erlebt hat, der kann sich erst mal vorstellen, was losgeht, wenn diese feindlich negativen Kräfte in einer solchen Überzahl sind, dass sie kaum noch zu bremsen sind. Auf dem Bahnhof Karl-Marx-Stadt waren es nicht mal die normalen Reisenden, die sich schützend auf die Seite der Volkspolizei geschlagen haben, und wenn die Genossen nicht so gestanden hätten, rigoros mit körperlicher Gewalt, mit Schlagstock bis hin zu schwerer Technik draufgehalten, dann wäre diese Situation nicht zu retten gewesen. Der brutale Polizeieinsatz löste in den folgenden Tagen friedliche Protestdemonstrationen vor allem in Dresden aus. In Leipzig demonstrierten am 9. Oktober 70.000 Menschen für Pressefreiheit, freie Wahlen und Reformen. Am 18. Oktober trat Erich Honecker von seinen Funktionen zurück. Egon Krenz übernahm die Führung und sprach in seiner Antrittsrede von Erneuerung. Das Botschaftsdrama war damit noch nicht beendet. Trotz der abgeriegelten Grenze erreichten im Oktober wieder einige hundert Flüchtlinge die bundesdeutsche Mission in Prag. Am 28. Oktober 1989 sah sich das neue Politbüro veranlasst, die Öffnung der GSSR-Grenze zum 1. November bekannt zu geben, als einen Vorschuss auf das in Aussicht gestellte neue Reisegesetz. Zugleich wurde den restlichen Botschaftsflüchtlingen die Ausreise gestattet. Diesmal ging es direkt von Prag über die tschechoslowakische Grenze nach Bayern. Am 28. Oktober haben wir in Bussen, die wir aus der Bundesrepublik Deutschland nach Prag haben kommen lassen, 300 bis 400 Flüchtlinge transportieren können. Mein Ort, es ist nur durch dich. Klagt ein Vogel, ach auch mein Gefieder. Nest im Regen, flieg ich durch die Welt. Inzwischen wächst wieder Gras im Botschaftsgarten. Eine Bronzeplastik erinnert an die dramatischen Ereignisse von 1989. Sie zeigt einen Trabi, der anstelle seiner Räder vier Füße hat. Dort, wo damals Mannschaftszelte standen und Flüchtlinge kampierten, blühen wieder Rosenstöcke. Und jedes Jahr, wenn es Herbst wird, kommen Besucher. Ehemalige Besetzer, die noch einmal die Plätze besichtigen. Den Zaun, über den sie kletterten, den Torbogen, in dem die Rotkreuzhelfer Essen verteilten und den Balkon, auf dem Genscher sprach. Heute hängt dort eine Bronzetafel mit dem Satz: Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist. Letzter Ausweg Prag. Die Botschaftsflüchtlinge im Palais Lobkowitz. Feature von Tobias Barth. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Brigitte Röttgers und Friedhelm Tock. Ton Steven Eriksson. Regieassistenz Frank Düseko. Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 1999.